Opium, Moonsbell. Etwas, das wir nicht stellen könnten. Die Schönheit der Natur, wir könnten sie teilen, doch nie besitzen. Wir sitzen, stehen, laufen darauf, was die Frauen verkörpert. Würden Tiere reden, würden sie auch den ganzen lieben langen Tag nur Scheiße labern. Ente, Barsch oder Karpfen, wie geht's denn, wo warst denn? In einem renaturierten Flussbett am Ufer. Die einzigste Magie, die der Mensch kennt, je haben kann, ist die routinierte Denkweise. Denkweise, weiße, weiße, weiße. Auf dem roten Schuh, Aschehaufen, Claimplay-Tisch in dem Zimmer voller Nisses. Whiskers und Wissen liegt Sven's Fire. Früher spielte ich Age of Empire. Ohne Vorwissen, ohne Hornissen, ohne Ohren vor gegen den Spitzeln. Heute sitzen Vampire mit vorsorglichen Gebissen. Yorkshire, Cosplay, Osprey, Cockday und Luxley. Ich gehe mit Blutspenden, Jonathan zu Händen, Jobangebot. In Dresden Jogginghosen nähen, du bist dämlich, aber dafür kannst du nix, hey. Außer dreist sein, du musst nur dreist sein, auf dieser Welt dreist sein. Prinzenschwein sein, dreist sein, ein bisschen saugeil sein, sagt die Frau zu dem Mann, ey Schatzi, was wollen wir mehr? Beavis is how much is the fish? Scooter sie rief, scream this Beavis. Auch wenn die Jenny am Set nicht kann und das Vogelgezwitscher dieser Hennen da draußen ist wie Twitter. Miss und Mrs. Trocken, Wickler. Und was laberst du, Idiot, vom Nagelstudio? Du hast den Hasenpfoten-Flow vom Meerrasen Yu-Gi-Oh! 2-4 Champion. Champion Sahne, Quark, das ist kein Hotspot, das ist ein Hotspot. Jammer, Lappen, Panzerplatten, Rampazamba, Quarz, Sandkasten fahren lassen. Kasperle, Theater machen, Gakalaka, Matt. Skinten tanzen, Texan Squad, Juten Buck, Leck, Leck, Backen, der gute alte Head Glitch. Außer Atem, Strauch, Tomaten, Birnen, Hell, Terminal, Abschuss bestätigt. Schnappschuss getätigt, Wachschutz, Venedig, Tattoos, Campus, Baileys, Bambus, Shampoos, Teelicht, Jabadambadu. My name is Diamond Blaine, and I miss you like a desert, Mr. Rain. Es ist Mittelapril, ich lass den Regen ins Leben. Gehe 30 entgegen, hab's schon reichlich gesehen. Von Chips so viel zu Tivoli gewitter ich mit Mitte April eine Woche lang Jonathan zu Gast und Benita zum Penter. Benita geentert. Ja, ist so schön mit der Benita auf jeden Fall. Macht euch lang, macht euch schlank, macht euch halblang, macht euch einen Trunk. Macht irgendwas, ihr seid bei Urlaub zu Gast, bei Beavis zu Hause. Werde vermisst im Scheinwerferlicht und wieder mal was keiner Hardliner. Haha, wieder mal im Gameplay, same day Abdrift. Herbeigeweht wie Insektengift, wie ein Mader, der Autos repariert, desinteressiert, hartet und die Party startet. Das ist so neu wie das Ketchup auf dem Burger. Cockpit, Lockpick, auf nach Leipzig. Warum reicht nicht, weil es weit ist? Schein weiß, flüssig, schweißfüßig, alle Farben im Carbon. Grasgeruch aus 10 grünen Flaschen. Im Bad riecht's nach Soft-Eis, es ist Reugnitz. Absparkassen, Ahari, ab ins Atari. Kalamari, es wird Nacht bereit für die Party im Atari. Riecht es hin auf Sparkly, es kennt und Darkly. Die Stimmung ist positiver als Charlie. Es gibt Quark mit Kohlrabi. A la Cardi, ich bin auf Safari. Und will dich das im Perverser und ab in den Substanz. Soundmemo aus der Substanz. Es ist kein Club, wo man drauf tanzt. Man sitzt am Stammtisch und hört Musik an, der Musikant. An und Frauen halten die Luft an. Am Stammtisch, wie der Mammitsch. In der Wüste ist mal gar nichts und dann kein Mensch braucht ja mal gar nichts. Gar nichts. Room Escape bei Freddy Fresh. Justin Hopkins, kurzsüchtig, kurz. Ganz kurzsüchtig. Da ist eine Tür und ein Sprungbrett. Was für eine substanzielle Situation. Die Tür ist im Boden, das Sprungbrett ist Motivation. Ihre Geschäfte sind windig wie Ökostrom. Meine sind gewöhnlich, Groß-Sushi verwöhnt. Schön auf dem Boot eingeflößt wie Römer-Trikots. Wenn ich irgendwann keine aufgeschürften Knie habe, bin ich erwachsen, da sagte Jenny. Die Liebe deines Überlebens. ADHS sagt so für Sex wie ein Windrad, das stillsteht, wenn alle anderen drehen. Rattlesnake, red, Rattlesnake. Radiate so für Sex, Langhantel, Landhantel, Krauzone, Gulasch, Kanone, Schlagzahl, Bulletform, Staub aus den Konsolen pusten. Jesus liebt, Beavis lebt, Refugees. Review Beavis, mal gucken, ob er kreativ ist. Queer Beavis, im Dr. Beavis. Genesis, this is Genesis. Weil er der Beats ruft. Aua. Okay. Dr. Knuck.